Science Fiction als Radiospiel. In dieser Reihe aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks bringen wir ein Hörspiel von Chris Brohm mit dem Titel Die Antipoden. Keiner zu Hause? Die Tür ist auf. Seltsam. Dr. Körtel? Dr. Körtel, sind Sie da? Dr. Körtel! Die Wohnung steht offen. Das Radio spielt. Wo steckt er denn? Dr. Körtel! Ah, interessant. Mikrofon. Kassettenrekorder. Noch warm. Also gerade erst in Betrieb. Was machen Sie hier? Vorsicht! Keine falsche Bewegung. Drehen Sie sich ganz langsam zu mir um. So ist es recht. Sind Sie Dr. Körtel? Mein Name ist Haupt, Steffen Haupt. Die Tür stand offen und da bin ich hereingekommen, weil ich annahm, dass Sie vielleicht die Klingel nicht gehört haben. Warum sind Sie hier? Wieso fragen Sie? Ach, ich verstehe. Sie sind gar nicht Dr. Körtel. Robeck, Sécurité Nationale Europe. Der Europäische Geheimdienst. Das ist aber eine Überraschung. Können Sie mir erklären, was... Was wollen Sie von Dr. Körtel? Das hätte ich ihm gern persönlich gesagt. Wo ist er? Ich stelle die Fragen. Bitte? Also? Bevor ich antworte, möchte ich gern wissen, was hier gespielt wird. Ich glaube nicht, dass Sie in Ihrer Situation irgendwelche Bedingungen stellen können. Wenn Sie Ihre Lage nicht noch verschlimmern wollen, dann sollten Sie sich besser ein bisschen kooperativ zeigen. Was wollen Sie damit sagen? Sie sind unbefugt in eine fremde Wohnung eingedrungen und ich habe Sie dabei erwischt. Das ist eine Unterstellung. Beweisen Sie das Gegenteil. Dr. Körtel muss jeden Augenblick zurückkommen und dann wird sich alles aufklären. Von wo sollte er denn wohl zurückkommen? Na, was weiß ich. Irgendwo muss er schließlich sein. Sicherlich. Wenn aber nicht kommt, wird sie das umso verdächtiger machen. Ich verstehe nicht. Das kommt schon noch. Ihren Ausweis, bitte. Hier ist mein Presseausweis. Oh, Sie sind Wissenschaftsjournalist. Für wen arbeiten Sie? Ich bin freier Journalist und arbeite für alle Medien. Würden Sie mir jetzt verraten, was mit Dr. Körtel ist und wo ich ihn finde? Was wollen Sie von diesem Mann? Ein Interview. Warum? Weil es mein Job ist, Wissenschaftler zu interviewen und über ihre Arbeit zu berichten. Warum gerade Dr. Körtel? Warum nicht? Sie interessieren sich doch auch für ihn. Wären Sie nicht witzig. Was wissen Sie von dem Mann? Wenig. Er hat mich vor 3 Tagen angerufen und mir dieses Interview angeboten. Passiert das öfter? Dass er mir ein Interview anbietet. Ja, gelegentlich. Auch Wissenschaftler neigen zuweilen zur Selbstdarstellung. Hat Dr. Körtel am Telefon gesagt, warum er Sie sprechen wollte? Ja, nichts Konkretes. Er tat sehr geheimnisvoll. Damit wir uns richtig verstehen, Herr Haupt, Ihr Interview mit Dr. Körtel fällt aus und folglich wird es auch keinen Bericht über den Mann geben. Ist das klar? Nein. Dann sehe ich mich gezwungen, Ihren Presseausweis einzubehalten. Und das kommt, wie Sie wissen, einem Berufsverbot gleich. Das können Sie nicht machen. Dafür sind Sie nicht legitimiert. Seien Sie nicht naiv, Herr Haupt. Es geht um europäische Sicherheitsinteressen. Sie kennen die angespannte politische Lage. Da können wir uns keine Grundsatzdiskussionen mehr leisten. Dann wird der Konflikt zwischen Europa und den USA jetzt also schon dazu benutzt, um die Pressefreiheit einzuschränken. Nun übertreiben Sie mal nicht. Von Einschränkung der Pressefreiheit kann wohl kaum die Rede sein. Wir verlangen von Ihnen ja bloß, dass Sie sich als europäisch denkender und verantwortungsbewusster Journalist an gewisse Spielregeln halten. War Dr. Körtel ein Spion? Zu den Tugenden eines guten Journalisten gehört auch, dass er die Grenzen seiner Neugier kennt. Ich verstehe. Im Übrigen kann ich Ihnen versichern, dass ich am Thema Spionage nicht interessiert bin. Bekomme ich jetzt meinen Ausweis zurück, Herr... Robeck. Endlich werden Sie vernünftig. Hallo, Steffen. Haben Sie was für die European Press Agency oder was für Sie zu uns? Ich muss Sie sprechen. Machen Sie es kurz, ja? Ich habe gleich einen Termin. Sagt Ihnen der Name Dr. Adam Körtel etwas? Physiker bei Eurocos. Seit gestern vermisst. Ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen. Das ist die offizielle Lesart. Haben Sie eine andere? Vielleicht. Dazu müssten Sie sich aber die Zeit nehmen, diese Kassette anzuhören. Nur wenn es sich lohnt. Man könnte eine brisante Story daraus machen. Kommen Sie in mein Büro. Ja. Nehmen Sie Platz und legen Sie los. Ja, danke. Sofort. Meine Damen, meine Herren, bitte seien Sie gleich zu Anfang gewarnt, denn ich werde Sie mit diesem Vortrag in große Verwirrung stürzen. Das ist schlecht, so kann man keine Rede beginnen. Was soll denn das? Meine Damen, meine Herren, ich beabsichtige mit diesem Vortrag nichts Geringeres, als Ihr Weltbild ein wenig ins Wanken zu bringen. Aber seien Sie unbesorgt, die Welt wird deshalb nicht gleich untergehen. Wer ist da? Ich bin's, Farmer. Farmer? Du hast mich erschreckt. Wie bist du hereingekommen? Durch die Tür, Mensch. Anders ging's leider nicht. Die Tür war abgeschlossen, nicht wahr? Nicht? Türschlösser sind nicht das Problem. Ist etwas passiert? Wieso? Wir sind entdeckt worden. Wir müssen weg. Wie konnte das geschehen? Verschärfte Luftkontrollen. Ich bin gekommen, um dich mitzunehmen, Mensch. Unmöglich. Das kommt zu überraschen. Es war vereinbart, dass du uns begleitest, wenn wir zurückfliegen. Ich bin nicht vorbereitet. Die Arbeit an Antimark. Meine Termine. Aber das ist doch jetzt alles unwichtig, Mensch. Wir haben wirklich keine Zeit zu verlieren. Du weißt, was auf dem Spiel steht. 1-2 Tage würden mir genügen. So, begreif doch endlich. Man hat uns entdeckt. Jede Sekunde, die ich hier vertrödle, vergrößert die Gefahr. Was hast du vor, Mensch? Ja, da ist Schluss. Was halten Sie davon? Oh, ziemlich verworren. Es gibt keinen Sinn. Im Übrigen könnte es sich um eine Täuschung handeln. Warum eine Täuschung? Um eine falsche Spur zu legen und von dem eigentlichen Grund des Verschwindens abzulenken. Woher haben Sie die Kassette? Wollen Sie das wirklich wissen? Jetzt fangen Sie auch noch mit der Geheimniskrämerei an. Moment mal. Steckt etwa die SNE hinter der Geschichte? Wie kommen Sie darauf? Ganz einfach. Bei Eurocos, wo Dr. Körtel beschäftigt ist, laufen ein paar Forschungsprogramme im Auftrag der Sécurité Nationale Europe. Hey, Eurocos arbeitet für den Geheimdienst? Jetzt wird mir einiges klar. Dann ist die SNE also darin verwickelt. Ja, aber ich weiß nicht wie und warum. Dadurch bekommt die Geschichte gleich eine ganz andere Dimension. Das kann heikel werden. Lassen Sie mich überlegen. Bis jetzt können wir eigentlich nur spekulieren, warum Dr. Körtel verschwunden ist. Eine Liebesaffäre mit dieser Pharma. Vielleicht steckt auch eine Entführung dahinter. Mich beschäftigt eigentlich mehr die Frage, woran Dr. Körtel gearbeitet hat und nicht, warum er verschwunden ist. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Informationen. Was wir bisher an Material haben, langt nicht für eine Story. Glauben Sie, dass Sie etwas über Dr. Körtels Tätigkeit in Erfahrung bringen können? Ist das ein Auftrag? Ja. Sagen wir, ein Risiko inbegriffen, doppeltes Honorar? Einverstanden. Es wird zwar nicht ganz einfach sein, aber ich werde mein Möglichstes tun, um der Sache auf den Grund zu gehen. Passen Sie auf sich auf, Steffen. Mit der SNE ist nicht zu spaßen. Ja, das habe ich auch nicht vor. Ach ja, du, ist das Band. Könnten Sie es für mich sicher aufbewahren? Geben Sie es her. Ich packe es in den Safe. Sonst noch was? Ja. Können Sie sich an eine Meldung, an eine Nachricht oder an eine sonstige Begebenheit erinnern, die in irgendeiner Form in Zusammenhang mit Dr. Körtels Verschwinden stehen könnte? Gute Frage, aber nicht ganz einfach zu beantworten. Ach, Sie sitzen an der Quelle, Doris. Alle Informationen laufen über Ihren Schreibtisch. Warten Sie. Nein, außer dass gestern Abend angeblich ein UFO über der Stadt gesichtet worden ist. Jeder normale Mensch weiß, dass es keine UFOs geben kann, weil die Entfernungen zu den anderen Zivilisationen zu groß sind. Das UFO muss ja nicht unbedingt von einem anderen Stern kommen. Es könnte doch auch amerikanischen Ursprungs sein, zum Beispiel. Seit wir uns mit denen wegen Afrika in der Wolle haben, muss man schließlich mit allem rechnen. Zur Verunsicherung der europäischen Luftabwehr? Das würde Sinn machen. Was sagen die offiziellen Stellen zu der Meldung? Dementis, nur Dementis. Von einem UFO ist nichts bekannt. Herr Professor Witt, Sie sind der Direktor von Eurocos und Dr. Körtel war Ihr langjähriger Mitarbeiter. Können Sie sich sein spurloses Verschwinden erklären? Nein. Keiner an diesem Institut kann das. Wir sind alle tief betroffen. Wir stehen vor einem Rätsel. Aber es gibt auch sicher Vermutungen. Mir ist nichts dergleichen bekannt. Im Übrigen werden Sie verstehen, dass Vermutungen für einen Wissenschaftler kein Thema sind. Könnte Dr. Körtels Verschwinden in irgendeinem Zusammenhang mit seiner Forschung stehen? Das ist schwer vorstellbar. Nein, ich glaube nicht. Darf man erfahren, woran Dr. Körtel zuletzt gearbeitet hat? Dr. Körtel war oder ist, wie Sie sicher wissen, Physiker. Und es ist kein Geheimnis, dass er sich in den letzten 2 Jahren intensiv mit dem Magnetismus beschäftigt hat. Mit welchem Ergebnis? Das lässt sich definitiv nicht beantworten. Wir sind zurzeit noch dabei, Dr. Köttels Unterlagen zu sichten. Sind Dr. Köttels Forschungen geheim? Welcher Wissenschaftler lässt sich bei seiner Arbeit schon gerne in die Karten blicken, bevor er nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen ist? Dr. Köttel war da nicht anders. Na gut, aber das beantwortet nicht meine Frage. Mich interessiert, ob Dr. Köttels Forschung beispielsweise der militärischen Geheimhaltung unterliegt. Das muss ich verneinen. Und wie steht es mit der Sécurité Nationale Europe? Es heißt, dass der Geheimdienst bei Eurocos das Sagen hat. Ich weiß nicht, woher Sie diese Information haben. Aber sie ist falsch. Tatsache ist, dass Eurocos mal Forschungsaufträge für die SNE ausgeführt hat. Genauso wie wir sowohl Forschungen für den Staat als auch für die private Wirtschaft betreiben. Hat die Polizei schon eine Spur, wohin Dr. Köttel verschwunden sein könnte? Mir ist nichts bekannt. Warum fragen Sie die Polizei nicht selbst? Gute Idee. Übrigens, wussten Sie, Herr Professor, dass man am Abend von Dr. Körtels Verschwinden ein UFO über der Stadt beobachtet hat? Ist das wahr? Haben Sie es gesehen? Leider nein. Glauben Sie an UFOs? Es kommt darauf an, was man darunter versteht. Eva! Ja, woher kennen wir uns? Eva Lanau. Du hast dich kaum verändert. Uni Sorbonne, Paris, 2011. Erinnerst du dich? Steffen. Genau. Steffen Haupt, der dir mal die Einsteinsche Relativitätstheorie anhand einer Flasche Wein erklärt hatte. Erklären wollte. Nach dem dritten Glas Wein hattest du den Überblick verloren. Womit die Relativität bewiesen wäre. Sag mal, was machst du hier bei Eurocos? Ich arbeite hier. Wissenschaftlich? Als wissenschaftliche Assistentin. Mehr ist nicht drin, weil ich damals das Studium abgebrochen habe. Ja, ich entsinne mich. Eigentlich schade. Und du? Wie sieht es mit deiner wissenschaftlichen Karriere aus? Naja, bei mir ist es auch nicht so gelaufen, wie ich mir das einmal vorgestellt hatte. Ich bin freier Journalist. Und worüber schreibst du so? Ich habe mich spezialisiert auf Wissenschaft und Technik. Ach ja? Mhm. Du, Eva, ich recherchiere gerade einen merkwürdigen Fall. Du kennst doch Dr. Körtel, nicht wahr? Tut mir leid, Steffen, ich habe keine Zeit. Man erwartet mich. War nett, dich zu sehen. Ciao. Warte, Eva, lauf doch nicht gleich weg. Verdammt. Sie, Herr Robeck, wie kommen Sie in meine Wohnung? Die Tür stand auf. Und da habe ich mich bei Ihnen ein bisschen umgesehen. Sie kennen das ja. Ach, erzählen Sie doch nicht. Sie sind bei mir eingedrungen. Und werde Ihnen das Recht gegeben, meine Wohnung in ein Chaos zu verwandeln? Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Aber, Herr Haupt, wer wird denn so förmlich sein? Was Sie da in Dr. Körtels Wohnung gemacht haben, war doch auch nicht so ganz gesetzlich. Oder wollen Sie das abstreiten? Ich habe nichts Ungesetzliches getan. Das andere wäre eine Unterstellung. Schluss mit dem Theater. Wo haben Sie sie versteckt? Ich habe keine silbernen Löffel geklaut, wenn Sie das meinen. Sie wissen genau, was ich meine. Wo ist die Kassette? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sie haben meine ganze Wohnung auf den Kopf gestellt und wenn Sie nicht gefunden haben, wonach Sie suchen, kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Bleiben wir bei den Fakten, Herr Haupt. Wir haben auf dem Kassettenrekorder in der Wohnung von Dr. Körtel Ihre Fingerabdrücke gefunden. Können Sie mir erklären, wie die da hinkommen? Tja, was weiß ich. Wenn ich mich richtig entsinne, spielte das Radio, als ich in die Wohnung kam. Ich habe es ausgeschaltet. Vielleicht habe ich dabei auch den Kassettenrekorder berührt. Was soll das Ganze? Aus den Fingerabdrücken geht eindeutig hervor, dass Sie eine Kassette aus dem Rekorder entfernt haben. Das sind doch Spekulationen. Lassen Sie bitte den Krug stehen. Oh, ein kostbares Stück, nicht wahr? Fayence aus Italien. Anfang des 20. Jahrhunderts, schätze ich. Sie sehen, ich verstehe etwas davon. Tja, ein Krug geht so lange zum Brunnen, bis er... So heißt es doch, nicht wahr? Randalieren Sie ruhig weiter. Ich werde eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Sie beantragen. Das sollten Sie besser nicht tun, Herr Haupt. Sie würden sich dadurch nicht beliebter machen. Journalisten haben es sehr schwer, wenn sie unbeliebt sind. Das wissen Sie doch. Wo ist die Kassette? Verschwinden Sie endlich! Ich weiß nichts von einer Kassette. Na schön. Halten Sie sich eigentlich an unsere Abmachung? Ich wüsste nicht, dass ich mit Ihnen eine Vereinbarung getroffen hätte. Sie haben offensichtlich ein kurzes Gedächtnis, Haupt. Das kann zwar sehr nützlich sein, zuweilen ist es aber auch von Nachteil. Zum Beispiel, wenn Sie vergessen haben sollten, dass Sie der Fall Dr. Körtel nicht das Geringste angeht. Woran arbeiten Sie zurzeit? Ich recherchiere das Liebesleben der Ameisen. Dabei sollten Sie auch bleiben. Das ist ungefährlich. Wollen Sie mir drohen? Drohen? Nein, das ist nicht mein Stil. Nur warnen, Haupt. Unter guten Bekannten, sozusagen. Hallo, Eva. Oh, Steffen. Hast du mich erschreckt? Nervös? Tut mir leid. Ich habe dich hier zufällig sitzen sehen und da dachte ich... Wirklich ganz zufällig? Also gut, ich habe dir aufgelauert und herausgefunden, dass dies dein Lieblingscafé ist. Darf ich mich für einen Augenblick zu dir setzen? Bitte. Danke. Wenigstens bist du ehrlich. Warum hast du mir aufgelauert? Ist doch klar, dass ich dich wiedersehen wollte. Weißt du, als wir uns bei Eurokos auf dem Korridor begegnet sind, da hast du irgendwie so einen gehetzten Eindruck auf mich gemacht. Und dann bist du plötzlich weggelaufen. Das passt gar nicht zu dir. Ich weiß, dass ich mich albern benommen habe, aber kannst du es dir nicht denken? Bei Eurokos haben die Wände Augen und Ohren. Werdet ihr überwacht? Mit ziemlicher Sicherheit. Von der SNE? Unsere Bewacher haben sich natürlich nicht bei uns vorgestellt, aber ich nehme an, dass sie für die SNE arbeiten. Wundern täte mich nicht. Vielleicht sollte ich dann besser wieder gehen, um dich nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Nein, bleib. Schließlich sind wir alte Bekannte, nicht wahr? Das ist schon richtig. Ich muss dir allerdings gestehen, dass ich vor kurzem selber ins Visier der SNE geraten bin. Weil du dich für Dr. Kürtels Arbeit interessierst? Ja. Und? Was meinst du? Willst du mich nicht über Dr. Kürtel ausfragen? Vielleicht bist du die Einzige, die mir da tatsächlich weiterhelfen könnte. Mir ist aber auch klar, dass du dir dadurch ernsthafte Probleme aufhalsen würdest. Also, lass uns lieber von was anderem reden. Hm? Von dir zum Beispiel. Was hast du gemacht in den Jahren nach der Sorbonne? Das interessiert mich. Bist du verheiratet? Hast du Familie? Ich bin geschieden. Wusstest du, dass ich zeitweise Dr. Kürtels Assistentin war? Nein, das wusste ich nicht. Warum ist deine Ehe auseinandergegangen? Was soll man darüber reden? Ich möchte mir die Erinnerungen ersparen. Kennst du Dr. Kürtel persönlich? Nein, er ist mir nie begegnet. Spielst du eigentlich noch Tennis? Ich würde gern mal wieder ein Match mit dir machen. Ich habe lange nicht mehr gespielt und wäre sicherlich kein ernster Gegner für dich. Steffen, warum interessierst du dich für Dr. Kürtel? Geht es dir um einen Sensationsbericht? Wissenschaftler auf geheimnisvolle Art und Weise verschwunden? Oder worum geht es dir? Eva, es geht mir nicht so sehr um das Schicksal des Mannes, als vielmehr um die Ergebnisse seiner Forschung. Ich glaube, dass der Mann etwas herausgefunden hat, was für die Menschheit von großer Bedeutung ist. Ich weiß nichts Genaues, aber ich fürchte, dass man versucht, seine Erkenntnisse geheim zu halten, um sie für militärische Zwecke zu missbrauchen. Und das will ich verhindern. Wenn ich herauskriege, woran er gearbeitet hat, dann werde ich dafür sorgen, dass auch die Öffentlichkeit davon erfährt. Meinst du nicht, dass das auch im Sinne von Dr. Kürtel wäre? Schon. Das Problem ist nur, selbst wenn ich dir helfen wollte, ich könnte es nicht. Es gibt keinerlei Unterlagen mehr von Dr. Kürtels Forschungsergebnissen. Sie sind alle verschwunden. Mhm. Sag mal, Steffen, weiß deine Familie eigentlich, auf was du dich da eingelassen hast? Oh, ich bin Junggeselle und niemandem Rechenschaft schuldig. Hast du eine Ahnung, wer die Unterlagen entwendet haben könnte? Die SNE wahrscheinlich. Warum hast du nie geheiratet? Mit meinem Beruf kann man keine Familie ernähren. Und eine reiche Frau habe ich nicht gefunden. Sag mal, was ist Dr. Kürtel für ein Mensch? Wie bist du zum Beispiel mit ihm ausgekommen? Er ist Exzentriker, ein Workaholic, ein bisschen größenwahnsinnig. Er war bei seinen Mitarbeitern nicht sehr beliebt, es war schwierig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Woran habt ihr gearbeitet, als du noch seine Assistentin warst? Wir haben mit Lichtstrahlen experimentiert. Im Unendlichen sind die Lichtstrahlen gekrümmt. Dr. Kürtel wollte nun die Krümmung des Lichts künstlich erzeugen, und zwar auf kürzeste Entfernung. In Wissenschaftlerkreisen hat man damals gespottet. Das wäre ungefähr so wie der Versuch, ein gekrümmtes Haar gerade zu klopfen. Man hat ihn jedenfalls nicht sehr ernst genommen. Und ich hatte manchmal auch den Eindruck, dass er nur einer fixen Idee hinterherjagt. Also wenn man Professor Witt glauben darf, dann hat Dr. Kürtel sich zuletzt angeblich mit Magnetismus beschäftigt. Das eine schließt das andere nicht aus. Es kann sein, dass er die Einwirkung des Magnetismus auf Lichtstrahlen untersucht hat. Mhm. Schon möglich. Wer war zuletzt Assistent bei Dr. Kürtel? Niemand. Er ist ohne Hilfe ausgekommen. Merkwürdig. Gibt es dafür eine Erklärung? Offiziell hieß es, er braucht keinen Assistenten. Ich glaube aber, dass der eigentliche Grund die Geheimhaltung seiner Tätigkeit war. Eva, ist dir Antimag ein Begriff? Antimag? Nie gehört, was soll das sein? Antimag steht in irgendeinem Zusammenhang mit Dr. Kürtels Forschung. Ich weiß, dass er bis zu seinem Verschwinden daran gearbeitet hat und wahrscheinlich nicht damit fertig geworden ist. Woher weißt du das so genau? Nun, verzeih, Eva, es ist kein Misstrauen gegen dich, aber ich halte es für richtiger, wenn du das nicht erfährst. Vielleicht könnte Antimag ein Code sein. Ein Code für eine Datei. Daran habe ich auch schon gedacht. Wahrscheinlich ist die Datei im Zentralrechner von Eurokos gespeichert und keiner kommt ran. Ich glaube, es ist besser, wenn du den Code vergisst, Eva. Eure Datenbank wird von der SNE so gut abgesichert sein, dass da niemand unbemerkt rankommt. Stimmt. Für uns Angestellte ist es so gut wie unmöglich, geheime Daten zu beschaffen. Geschweige denn, sie aus Eurokos herauszuschmuggeln. Es gibt da allerdings eine Möglichkeit. Wie sollte die aussehen? Eukodat. Was meinst du damit? Eukodat ist der Geheimcode um von einem außenstehenden Terminal in unsere Zentralunit zu gelangen. Eva, das ist die Chance. Wirklich, du bist ein Schatz. Sag mal, weißt du auch, was du da tust? Ich denke schon. Lass uns lieber überlegen, wie wir am besten vorgehen. Das Einfachste, Primitivste wäre, es mit einem normalen PC über einen Akustikkoppler zu versuchen. Es könnte aber sein, dass man sich gegen diese Art der Hackerei inzwischen geschützt hat. Das Sicherste wäre, eine offizielle Leitung zu benutzen. Die European Press Agency. Die steht mit allen möglichen Instituten und Behörden in direkter Verbindung. Da lässt sich was machen. Ja, ich glaube, das müsste funktionieren. Sag mal, Eva, woher kennst du den Code? Ich glaube, Steffen, es ist besser für dich, wenn du das nicht erfährst. Ich dachte, Retourkutschen fahren nur montags. Na gut. Aber du weißt, die Sache ist gefährlich. Verrate mir wenigstens, warum du es tust. Nehmen wir mal an, dass ich es Dr. Kürtel schuldig bin. Es ist riskant. Oh, das glaube ich zwar nicht, aber wenn schon, das ganze Leben ist riskant. Besonders in der heutigen Zeit. Und außerdem gehört es zu den journalistischen Tugenden, im Interesse der Wahrheit hin und wieder ein Risiko einzugehen. Wahrheit, was ist das schon? Jeder glaubt, er hätte sie gepachtet und trotzdem ist die Welt ein Tollhaus. Da lesen Sie mal. Das Telex ist gerade eben hereingekommen. Der Konflikt zwischen Europa und den USA spitzt sich zu. Mit ungewöhnter Schärfe reagierte der amerikanische Präsident Birning auf die nordafrikanischen Zollbestimmungen, die von den Europäern nach seiner Auffassung nur erlaubt sind, um den amerikanischen Handel vom afrikanischen Kontinent fernzuhalten. Es ging nicht, also der Präsident, dass die Europäische Union Afrika als ihren Hinterhof betrachte, über den sie nach Belieben verfügen könne. Die USA hätten seit jeher gute Beziehungen zu den afrikanischen Staaten unterhalten und niemand könne ihr das Recht nehmen, diese Beziehungen weiter zu pflegen. Die USA werden ihre Interessen zu verteidigen wissen, notfalls militärisch. Nun, was sagen Sie dazu? Schlimm, ganz schlimm. Jetzt genügt nur noch ein Funke und das Pulver fast Erde fliegt in die Luft. Haben sich unsere Politiker schon zu der amerikanischen Drohung geäußert? Das Übliche. Die USA wären wegen ihrer imperialistischen Hinterhofpolitik in Lateinamerika nicht legitimiert, den Europäern Vorschriften zu machen. Während die Amerikaner die dritte Welt nur ausbeuten würden, strebten die Europäer eine echte Partnerschaft mit den Entwicklungsländern an und so weiter und so weiter. Und natürlich sei man nicht bereit, sich dem amerikanischen Druck zu beugen. Ach, immer das Gleiche. Ich mag's schon nicht mehr hören. In Wirklichkeit geht es doch nur um Absatzmärkte und um die knappen Rohstoffe. Natürlich. Und die Sowjetunion, wie haben die reagiert? Brezhnev hat vor dem atomaren Holocaust gewarnt und an die Vernunft der Völker appelliert. Die Vernunft der Völker, großartig. Im Stillen lachen die sich doch ins Fäustchen, weil die westlichen Nationen drauf und dran sind, sich gegenseitig zu vernichten. Ich weiß nicht. Immerhin müssen auch die Sowjets damit rechnen, dass nach einem Atomkrieg von dieser Erde nichts übrig bleibt. Na gut. Aber bis es soweit ist, betreiben wir Business as usual. Denn ändern können wir ja eh nichts. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, wir zapfen den Rechner von Eurocos an und finden die Lösung für alle Probleme der Menschheit. Sie Optimist. Glauben Sie das wirklich? Ich fürchte, das Einzige, was dabei herauskommen wird, ist, dass wir uns Probleme aufhalsen. Ja, okay, aber wenn sich im Rechner geheime Informationen befinden, die für die Menschheit von Bedeutung sind und alles, was wir bisher wissen, spricht dafür, wäre es da nicht ein Risiko wert? Ihren Idealismus in Ehren, Steffen. Ich bleibe skeptisch. Doris, die European Press hat in wenigen Minuten eine direkte Leitung zum Eurocos-Rechner. Das ist die Gelegenheit. Sobald die Übermittlung des statistischen Materials an Eurocos abgeschlossen ist, könnte ich von diesem Terminal aus die Leitung benutzen und den Hauptspeicher anwählen. So einfach ist das? Wenn man das Zauberwort kennt. Na, dann zaubern Sie mal. Ich bin einverstanden. Doris, Sie sind wunderbar. Ihre Bewunderung wird sich sicher in Grenzen halten, wenn ich Ihnen verrate, dass es mehr berufliche Neugier ist, als die Überzeugung, etwas für die Rettung der Menschheit zu tun. Egal, ich werde Sie für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Unser Datentransfer nach Eurocos ist gleich beendet. Passen Sie auf, dass Sie nicht den Anschluss verpassen. Jetzt. Ja. Eurocodat. Jetzt bin ich gespannt. Da ist es. Geben Sie einen Dateinamen ein. Wir sind drin. Machen Sie schon. Wie heißt die Datei? Antimark. Ja, es funktioniert. Ich werde verrückt. Antimagnetismus. Hallo Steffen, ich konnte nicht früher. Hat's geklappt? Problemlos. Grüß dich, komm rein. Ist ja fantastisch. Sehr erfreut, siehst aber nicht gerade aus. Hast du schon mal was von Antimagnetismus gehört? Willst du mich auf den Arm nehmen? Nee. Setz dich, bevor es dich umhaut. Dr. Kürtel hat den Antimagnetismus entdeckt. Jedenfalls behauptet er das. Ich bin noch bei der Auswertung. Verdammt schwierige Materie. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Du musst mir helfen. Antimagnetismus? Ich kann's nicht glauben. Zeig mal. Hier. Der Antimagnetismus ist eine magnetische Kraft, die dem konventionellen Magnetismus entgegenwirkt und beide magnetischen Pole gleichermaßen abstößt. Das antimagnetische Moment verhält sich umgekehrt proportional zur erdmagnetischen Feldstärke. Antimagnetismus ist auf dem unsichtbaren Teil der Erde normalerweise nicht messbar, da nicht existent. Was meint Dr. Kürtel mit dem unsichtbaren Teil der Erde? Tja, ich vermute, dass es mit den Lichtstrahlen zusammenhängt, die vom Antimagnetismus irgendwie beeinflusst werden. Das wird ja immer komplizierter. Woher weiß Dr. Kürtel überhaupt, dass es Antimagnetismus gibt, wenn er normalerweise nicht messbar ist? Steht hier. Mir ist es gelungen, Antimagnetismus in einer Kobalt-Nickel-Eisen-Legierung künstlich durch Elektroinduktion zu erzeugen. Siehe Versuchsprotokoll. Tja, das Protokoll ist aber nicht dabei. Vielleicht ist er nicht mehr dazu gekommen, die Daten abzuspeichern. Möglich. Leider können wir deshalb auch nicht nachprüfen, was an dem ominösen Antimagnetismus dran ist. Du glaubst ihm nicht. Na, zumindest bin ich skeptisch. Schau mal, hier. Mir ist der Nachweis gelungen, dass Lichtstrahlen durch die Einwirkung von Antimagnetismus gebrochen werden. Das ist ja genau das, wonach er von Anfang an geforscht hat und worüber sich seine Kollegen lustig gemacht haben. Er hat es also geschafft. Hattest du nicht gesagt, er wollte die Lichtstrahlen biegen? Biegen oder brechen? Das ist doch kein großer Unterschied. Ja, für eine wissenschaftliche Assistentin siehst du das erstaunlich großzügig. Kolumbus wollte auch nach Indien und hat Amerika entdeckt. Warte mal, wie war das mit dem unsichtbaren Teil der Erde? Wenn es einen sichtbaren Teil der Erde gibt, muss es doch zwangsläufig auch einen unsichtbaren Teil geben. Na logisch. Frag sich bloß wo. Du scheinst nicht sehr überzeugt davon zu sein. Um ehrlich zu sein, Eva, ich habe Schwierigkeiten, um das alles nachzuvollziehen. Es muss doch aber was Wahres dran sein, Steffen. Warum würde sich sonst der Geheimdienst so sehr für Dr. Kürtels Forschung interessieren? Stimmt, den hatte ich jetzt ganz vergessen. Aus welchem Grund könnte der Antimagnetismus und die Brechung von Lichtstrahlen für die SNE interessant sein? Vielleicht zu Tarnungszwecken. Das wäre immer eine Möglichkeit. Wahrscheinlich gibt es ohnehin kaum noch etwas, das sich nicht zu militärischen Zwecken umfunktionieren ließe. Aber bleiben wir mal bei den gebrochenen Lichtstrahlen. Wenn gebrochene Lichtstrahlen das Auge treffen, was sehen wir dann? Dann sehen wir die Dinge verzerrt. Jedenfalls anders, als sie in Wirklichkeit sind. Oh, nicht unbedingt. Zumindest aber sieht man die Dinge dort, wo sie nicht sind. Ach, das ist mir zu viel auf einmal. Mir schwirrt der Kopf. Ach, ich bin müde. Ich muss das Ganze erstmal in Ruhe überschlafen. Tja, es ist spät geworden. Ja. Du willst doch nicht jetzt einfach noch nach Hause. Hast du einen besseren Vorschlag? Du könntest bei mir bleiben. Meinst du, dass das mit uns beiden gut geht? Ich hoffe nicht. Dann bleibe ich. Wer sind Sie? Nun werden Sie nicht gleich hysterisch, bloß weil ein Mann in Ihrer Wohnung ist. Was wollen Sie? Robeck, Securité Nationale Europe. Ich möchte mich ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Das werden Sie schon erfahren. Mein Gott, wie sieht das hier aus? Was haben Sie mit meiner Wohnung gemacht? Ja, ich habe mich etwas umgesehen, sagen wir, im Interesse der europäischen Sicherheit. Einverstanden? Nein, ich bin nicht einverstanden und ich will wissen, warum. Ich will einmal davon ausgehen, dass Sie keine Staatsfeindin sind, oder irre ich mich? Lächerlich. Natürlich bin ich keine Staatsfeindin. Dann sagen Sie mir doch bitte, wo Sie die Kassette versteckt haben. Was für eine Kassette? Tun Sie nicht so unschuldig. Ich weiß, dass Ihnen Ihr Freund Haupt eine Tonbandkassette zur Aufbewahrung gegeben hat. Wo ist sie? Sie irren sich. Ich habe keine Kassette von Herrn Haupt. Nicht? Das ist sehr bedauerlich. Leider muss ich Sie darauf hinweisen, dass Ihre mangelnde Hilfsbereitschaft gegenüber staatlichen Organen Folgen für Sie haben könnte. Aber lassen wir das mal. Übrigens, Sie haben die letzte Nacht bei Herrn Haupt verbracht. War's schön? Werden Sie nicht unverschämt. Sonst beschwere ich mich bei Ihren Vorgesetzten. Bitte, die warten bloß darauf. Verschwinden Sie endlich! Wussten Sie eigentlich, dass Haupt auch ein Verhältnis mit Doris Braun hat? Ich kenne keine Doris Braun. Natürlich nicht. Sie ist Chefredakteurin bei der European Press Agency. Sie können mir viel erzählen. Die SNE sieht alles, hört alles, weiß alles. Was bezwecken Sie eigentlich? Glauben Sie mir, Frau Lanau, ich meine es nur gut mit Ihnen. Denn sehen Sie, es ist nicht sehr klug, wenn man bei Eurocross einerseits eine verantwortungsvolle Tätigkeit ausübt und andererseits mit zwielichtigen Menschen verkehrt, wie mit diesem Steffen Haupt zum Beispiel. Sie hätten wirklich einen besseren Umgang verdient. Sie irren sich. Ich kenne Herrn Haupt lange genug, um zu wissen, was er für ein Mensch ist. Klar, alte Studentenfreundschaft und so, ich weiß Bescheid. Haben Sie sich eigentlich mal überlegt, warum sich Ihr Steffen nach so vielen Jahren wieder an Sie rangemacht hat? Ich will es Ihnen verraten. Haupt ist ein Agent und hat Sie ausgenutzt. Er ist nicht an Ihnen interessiert, sondern an Informationen über Eurocross. Sie lügen. Machen Sie sich doch nichts vor. Wenn Haupt genug von Ihnen erfahren hat, sind Sie für ihn uninteressant geworden. Also, was wollte er von Ihnen wissen? Nichts. Er hat mir sogar angeboten, mich nicht mehr zu treffen, damit ich seinetwegen nicht in Schwierigkeiten gerate. Der Junge ist schlauer, als ich dachte. In Schwierigkeiten stecken Sie allerdings schon bis zum Hals. Was haben Sie ihm verraten? Was sollte ich schon verraten? Ich weiß absolut nichts, was so geheim wäre, dass es irgendjemand nützen könnte. Woran arbeitet Haupt zurzeit? Er schreibt einen Bericht über UFOs. UFOs? Hat er welche gesehen? Nein. Und deshalb glaubt er auch nicht, dass es überhaupt welche gibt. Na schön. Behalten Sie Haupt gut im Auge und berichten Sie mir alles, was er macht. Ich soll für Sie spionieren? Nicht für mich, Süße, für unser Europa. Meinen Sie nicht, dass Sie das Ihrer Heimat schuldig sind? Hallo, Herr Haupt, guten Tag. Wandeln Sie noch immer auf Dr. Körtels Spuren oder was führt Sie zu mir? Guten Tag, Professor Witt. Bitte nehmen Sie Platz. Danke sehr. Ich bin erstaunt, dass Sie mich empfangen. Warum sollte ich nicht? Nun, ich bin zumindest für die SNE offensichtlich so etwas wie eine Persona non grata. Ich bin nicht die SNE. Und ich führe in meiner Eigenschaft als Direktor von Eurocross auch keinen Krieg gegen die Presse. Sehr mitteilsam sind Sie bei meinem letzten Besuch aber auch nicht gewesen. Ich kann Ihnen schließlich nicht mehr sagen, als ich weiß. Dann haben Sie noch nie etwas von Antimagnetismus gehört? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Was wissen Sie darüber? Der Antimagnetismus stößt beide Pole des herkömmlichen Magnetismus ab. Und er verändert die Richtung von Lichtstrahlen. Ah, dann wissen Sie mehr, als Sie eigentlich wissen durften. Darf ich daraus schließen, dass Sie Dr. Körtel gefunden und mit ihm gesprochen haben? Ja, Sie werden verstehen, dass ich meine Informationsquellen nicht gerne preisgeben möchte. Wenn Sie anscheinend alles wissen, warum sind Sie dann gekommen? Eigentlich sind es zwei Gründe, Herr Professor. Erstens wollte ich mir die These vom Antimagnetismus von Ihnen bestätigen lassen. Na, das haben Sie bereits getan. Und zweitens interessiert es mich zu wissen, warum so ein Geheimnis daraus gemacht wird. Ich merke, Herr Haupt, dass Sie sich noch nicht ganz über die Konsequenzen im Klaren sind, die sich aus der Entdeckung des Antimagnetismus ergeben. Kommen Sie, ich will Ihnen was zeigen. Wissen Sie, was dieses Modell darstellt? Soll das die Erde sein? Richtig. Eine merkwürdige Projektion. Wozu dient sie? Es handelt sich in diesem Fall nicht um eine Projektion, sondern um die Erde, wie sie unter gewissen Umständen im Maßstab 1 zu 50 Millionen tatsächlich aussehen könnte. Die Erde als Scheibe? Aber das ist doch finsteres Mittelalter. Oder eine strahlende Zukunft. Ach, langsam, langsam, Herr Professor, Sie machen mich ganz konfus. Zuerst mal, was sollten das für Umstände sein, unter denen die Erde wie eine Scheibe aussehen könnte? Wir haben festgestellt, dass es Antimagnetismus gibt und dass er Lichtstrahlen biegt, bricht oder ablenkt. Wir wissen noch nicht, wie und wo genau Antimagnetismus wirksam ist, aber nehmen wir mal an, dass die Lichtwellen, die von der Erde reflektiert werden, dem Einfluss antimagnetischer Kraftfelder unterliegen. Dann würde dies zwangsläufig bedeuten, dass wir ein vollkommen falsches Bild von unserer Erde haben. Denn die Lichtstrahlen wären ja abgelenkt. Unfassbar. Aber es leuchtet mir ein. Schön. Welche Gestalt also könnte die Erde haben, wenn sie in Wirklichkeit keine Kugel ist? Zum Beispiel eine Scheibe. Ja, auch gut. Nur scheint mir Ihr Modell einen gravierenden Fehler zu haben. Mhm. Und welchen? Die Nord- und die Südhälfte unserer Erde liegen nur auf einer Seite Ihres Modells. Ja. Praktisch bildet die Antarktis, wenn ich das richtig sehe, den Äquator, beziehungsweise den äußeren Rand dieser Erdscheibe. Das ist richtig. Und das soll auch so sein. Ach, und die andere Seite der Scheibe? Was ist damit? Das möchte ich auch wissen. Wir können nur spekulieren, dass auf der anderen Seite der Erdscheibe Antimagnetismus wirksam ist. Und dass es uns Menschen aus diesem Grund bisher nicht gelungen ist, dorthin zu gelangen. Oder über Satelliten ein Bild von drüben zu erhalten. Wer sich egal wie dem Südpol nähert, nach unserem Modell wäre es der Äquator, wird ohne es zu merken vom antimagnetischen Kraftfeld abgewiesen. Unglaublich, das ist Science Fiction, das kann einfach nicht wahr sein. Na, ich gebe zu, mir ist der Gedanke, dass wir eine total falsche Vorstellung von unserer Erde haben könnten, anfangs auch nicht leicht gefallen. Nun stellen Sie sich einmal die Reaktion der Menschen vor, wenn unsere Mutmaßungen über die Erde als Scheibe an die Öffentlichkeit gerieten. Na, Panik, Massenhysterie. Sie sagen es. Ist das wirklich der einzige Grund, warum die SNE mit allen Mitteln versucht, Dr. Körtels Forschungsergebnisse nicht bekannt werden zu lassen? Nein. Man denkt natürlich auch über die militärische Nutzung des Antimagnetismus nach und über die Brechung von Lichtstrahlen. Die SNE geht sogar schon von der Hypothese aus, dass die Erde tatsächlich eine Scheibe ist und dass es auf der anderen Seite der Erde intelligente Wesen gibt, die uns eventuell beobachten könnten. Ja, Spekulationen um UFOs hat es ja immer wieder gegeben, nur erwischt hat man noch keins. Und gerade das hat sich die SNE zum Ziel gesetzt. Sie will sich, egal wie, ein Raumschiff von der anderen Seite der Erde beschaffen. Nach Möglichkeit sogar mit der Besatzung. Das klingt aber sehr abenteuerlich. Was verspricht man sich denn davon? Man hofft, auf diesem Weg an technisches Know-how zu gelangen, mit dem die Europäer den Amerikanern überlegen sind. Und um diese Mittel anzuwenden, dazu ist dank der Medien der Boden gut vorbereitet. Sie sind heftig dabei, uns systematisch auf einen Krieg vorzubereiten. Wir müssen die Menschheit aufrütteln. Womit? Gehen Sie an die Öffentlichkeit und berichten Sie vom Antimagnetismus und von der Möglichkeit, dass die Erde eventuell eine Scheibe ist, mit intelligenten Wesen auf der anderen Seite. Ich glaube, die Zeit ist jetzt reif. Überreif. Ja, ich wüsste wirklich nicht, was ich lieber täte, Herr Professor. Haben Sie allerdings daran gedacht, dass ich gezwungen sein könnte, meinen Informanten preiszugeben? Sie dürfen sich auf mich berufen. Hallo, Eva. Steffen, du? Sag mal, bist du denn von allen guten Geistern verlassen, mich an meinem Arbeitsplatz zu besuchen? Mach dir keine Sorgen, Eva. Der Direktor hat's erlaubt. Ich wollte dir nur schnell berichten, dass ich tolle Neuigkeiten habe. Du, ich sag dir, da kommt was in Bewegung. Du wirst staunen. So? Ich habe auch einiges erfahren. Prima. Das erzählst du mir heute Abend, okay? Kaum. Ja, dann eben morgen. Du, ich hab's eilig. Ich muss unbedingt zur European Press. Die müssen auch heute meinen Bericht rausbringen. Ich ruf dich an, ja? Ist nicht nötig. So, stimmt was nicht? Lass Doris Braun nicht warten. Sie könnte ungeduldig werden. Und was soll das jetzt? Stimmt es, dass du ein Verhältnis mit ihr hast? Ja, wo hast du denn den Quatsch her? Aus sicherer Quelle. Na gut, du musst es ja wissen. Hallo Doris, ganz schön was los bei Ihnen. Sie haben einen schlechten Zeitpunkt erwischt, Steffen. Ich habe absolut keine Zeit für Sie. Ja, wieso? Ist was passiert? Sie sollten ab und zu mal Zeitung lesen oder Nachrichten hören. Der Handelskrieg zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat eine neue Dimension erreicht. Und die europäische Regierung komme nicht umhin, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Doris, das ist der Bericht über Dr. Körtels Forschung. Wenn das unter die Leute kommt, dann wachen Sie auf. Doris, der Bericht muss heute noch raus. Nein, gleich, sofort, bevor es zu spät ist. Es ist bereits zu spät. Was soll das heißen? Krieg? Nachrichtensperre. Pressezensur. Nein. Doch. Seit wann? Seit 3 Minuten. Und nun? Weiß es nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu beobachten, wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich verspreche Ihnen, sobald ich eine Möglichkeit sehe, Ihren Bericht über Dr. Körtel zu bringen, werde ich es tun. Eva, wir sollten uns aussprechen. Das Bedürfnis habe ich auch. Steffen, diese Eifersuchtsszene, es war dumm von mir. Ja, ich war ja auch nicht gerade die Vernunft in Person. Anstatt Klarheit zu schaffen, habe ich mich in den Schmollwinkel zurückgezogen. Ach, Schwamm drüber. Erzähl mir lieber, wie es dir in den letzten Tagen ergangen ist. Professor Witt ist tot. Erschossen. Wie ist das passiert? Angeblich Selbstmord. Aber ich glaube nicht dran. Professor Witt war Pazifist. Er wusste nicht einmal genau, wie eine Pistole aussieht. Dann hat man ihn liquidiert, weil er zu viel wusste und der SNE unbequem geworden ist. Und mich hat man bei Eurocos entlassen. Weil es mir an patriotischer Gesinnung fehlt. Eine seltsame Begründung. Nicht so seltsam, wie du glaubst. Robeck hatte nämlich von mir verlangt, dich auszuspionieren. Allerdings bin ich nicht darauf eingegangen. Steffen, du bist in Gefahr. Nun, mich wundert schon lange, dass ich nur frei herumlaufe. Vielleicht steckt sogar Absicht dahinter. Wie meinst du das? Ich kann nur Vermutungen anstellen, aber vielleicht hofft man, über mich doch noch irgendwie an Dr. Körtel heranzukommen oder an eventuelle Mittelsmänner. Du solltest fliehen, bevor es zu spät ist. Wohin? Die Grenzen sind dicht. Und selbst wenn man aus Europa noch herauskäme, wo um alles in der Welt wäre man in dem Falle eines Atomkrieges noch sicher? meinst du mich, Mensch? Ja, Sie! Wollen Sie sich gar nicht in Sicherheit bringen? Wo ist man denn hier sicher? Ja, gute Frage. Sind Sie fremd hier? Ziemlich. Da kommen Sie. Die Behörden haben uns geraten, in den U-Bahn-Schächten Schutz zu suchen, wenn man keinen atomsicheren Bunker im Keller hat. Sagen Sie, ich hatte vorhin den Eindruck, dass Sie mich verfolgen. Nicht dich, Mensch. Deine Begleiterin. Ich hatte gehofft, Sie mal alleine anzutreffen. Aber ihr scheint beide ziemlich unzertrennlich zu sein. Sie... Du kennst Eva? Nicht persönlich. Was willst du von ihr? Ich weiß nicht, wie weit ich dir vertrauen kann, Mensch. Ich würde ihr das lieber persönlich sagen. Da ist sie. Eva, warum gehst du nicht rein? Frühs erscheinen sicher die besten Plätze. Wir waren zu langsam. Die U-Bahn-Stationen sind wegen Überfüllung geschlossen. Ja, wer weiß, wozu es gut ist. Man sagt, die Lebenden werden die Toten beneiden. Ihr redet, als ob der Weltuntergang schon eine beschlossene Sache ist. Ja, unsere saloppen Sprüche sind nur Ausdruck von Hilflosigkeit. Eva, der geheimnisvolle Unbekannte hier möchte dich sprechen. Alleine. Nicht nötig. Ich habe keine Geheimnisse vor Herrn Haupt. Aber ich, Mensch. Ich habe Auftrag, nur mit dir zu reden. Egal, von wem dein Auftrag kommt. Ohne Steffen will ich nichts davon hören. Na gut, wenn du unbedingt darauf bestehst, Mensch. Aber nicht hier. Wo und wann können wir uns ungestört unterhalten? Ich habe eine Botschaft von Dr. Kürtel. Wer bist du überhaupt? Ich heiße Tongo. Schön, Tongo. Und woher kommst du? Du machst nicht den Eindruck, als ob du Europäer wärst. Könnte ich denn ein Mensch sein? Na, wie ein Schimpanse siehst du nicht aus. Zumindest bist du ein sonderbarer Mensch. Ich weiß nicht, ob das für mich sehr schmeichelhaft ist. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber ich bin kein Mensch. Ich bin Antipode. Von der anderen Seite der Erde? Was wisst ihr von der anderen Seite der Erde? Nichts, außer Vermutungen. Erzähl, Tongo, wie sieht es bei euch aus? Willst du es dir nicht selber ansehen? Wie soll ich denn da hinkommen? Ich nehme dich mit, Mensch. Deshalb bin ich hier. Ich bringe dich geradewegs zu Adam. Adam? Dr. Kürtel. Dann lebt er also. Klar, Mensch. Er ist bei uns, in Sicherheit. In einer Stunde kommt Farmer mit dem Raumgleiter. Dann fliegen wir los. Farmer? Der Name kommt mir bekannt vor. Meine Co-Pilotin. Das kommt alles so plötzlich. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Vorbereitet oder nicht? Die politische Situation bei euch Menschen ist sehr angespannt. Es kann jeden Augenblick zu einer weltweiten Katastrophe kommen. Da bleibt nicht viel Zeit zum Überlegen. Ja, langsam. Man wird ja wohl noch erfahren dürfen, warum Dr. Kürtel ausgerechnet Eva Lanau ausgesucht hat. Adam scheint großes Vertrauen zu Eva zu haben. Er bittet sie um Hilfe. Dr. Kürtel bittet mich um Hilfe? Ich werde dir alles erklären, Mensch. Pass auf. Wir Antipoden haben uns zum Ziel gesetzt, die Menschheit von einem Atomkrieg abzubringen. Wir wollen euch eine neue Perspektive geben. Das hört sich gut an, aber wie soll die neue Perspektive denn aussehen? Wir haben lange darüber nachgedacht und sind dann zu dem Entschluss gekommen, euch Menschen das gesamte technische Know-how der Antipoden zur Verfügung zu stellen. Wir glauben, dass ihr damit in der Lage sein werdet, eure Energieprobleme zu lösen und die fehlenden Rohstoffe durch synthetische Materialien zu ersetzen. Die Schwierigkeit ist nur, den Menschen unser Angebot so zu vermitteln, dass alle davon profitieren. Wir misstrauen den einzelnen Regierungen. Wir suchen einen Weg, wie wir die Völker direkt ansprechen können. Aus diesem Grund haben wir uns an Dr. Kürtel gewandt. Er soll uns beraten. Warum ausgerechnet er? Wir haben herausgefunden, dass Dr. Kürtel mit seiner Forschung auf dem Gebiet des Antimagnetismus am weitesten vorgedrungen war. Und wir sind davon ausgegangen, dass er unseren Plänen am aufgeschlossensten gegenüberstehen würde. Es zeigt sich aber, dass er alleine überfordert ist. Er braucht Unterstützung. Also, ich kann mir nicht helfen. Irgendwie klingt das alles unwirklich. Ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Klar, Mensch, kann ich verstehen. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn mein Raumgleiter kommt, fliege ich. Mit oder ohne Eva. Adam wäre sicher sehr enttäuscht, wenn ich alleine zurückkäme. Ja, was meinst du, Eva? Willst du das Risiko eingehen? Tongo, kann Steffen nicht auch mitkommen? Das ist nicht vorgesehen. Warum nicht? Steffen ist Journalist. Er versteht sich auf Öffentlichkeitsarbeit. Er kann in der Sache von großem Nutzen sein. Ich habe meine Direktiven. Also wenn das bei euch auch so bürokratisch zugeht, mit Direktiven, Verordnungen und Erlassen, dann gute Nacht, liebe Erde. Tongo, ohne Steffen komme ich nicht mit. Entweder beide oder keiner. Tja, Mensch, was soll ich machen? Ich gehe das Risiko ein. Was für ein Risiko? Ihr seid uns Menschen auf technischem Gebiet doch weit überlegen. Ja, schon. Aber wir nutzen unsere Technik nur für friedliche Zwecke. Vor langer Zeit hatten die Antipoden einmal ähnliche Probleme wie die Menschheit heute. Unsere Vorfahren waren damals aber so klug gewesen, rechtzeitig den Grundstein für eine homogene und friedfertige Antipodengesellschaft zu legen. Der Erfolg hat ihnen recht gegeben und wir möchten das Erreichte nicht gerne aufs Spiel setzen. Wie war das möglich? Ich meine, wie konntet ihr eure Gesellschaft so total umkrempeln? Durch die Gentechnik. Es gibt keine leiblichen Eltern mehr. Alle Antipoden stammen aus der Retorte. Es gibt nur noch eine Rasse und eine Sprache. Und für alle gelten unterschiedslos die gleichen Lebensbedingungen. Ach, grauenhaft. Also ich weiß nicht, ob ich in einer solchen Gesellschaft leben könnte. Wer erwartet ihr etwa, dass die Menschheit sich eine synthetische Rasse aus der Retorte züchtet? Wir erwarten gar nichts. Wir hoffen nur, dass die Menschen trotz aller Gegensätze gewillt sind, von uns zu lernen. Na, Moment. Haupt? Steffen, ich bin's, Doris. Bei uns ist Razzia, die SNE. Sie haben deine Tonbandkassette und den Bericht über Dr. Kürtel im Safe gefunden. Sie wissen alles, Steffen. Du musst verschwinden. Gleich. Doris! Doris! Was ist passiert? Doris Braun von der European Press. Sie hat mich gewarnt. Robeck kann jeden Augenblick hier auftauchen. Wir müssen weg. Wann kommt der Raumgleiter, Tongo? Wenn ich einen Notruf abgebe, kann Farmer früher hier sein. Tongo? Ja? Wie lange dauert das Umpolen auf den Antimagnetismus noch? Es ist gleich überstanden. Ich fühle mich wie gerädert. Das ist ganz natürlich. Für den menschlichen Körper ist der Wechsel der Magnetfelder eine ziemliche Belastung. In dir macht es nichts aus, Farmer? Doch, Mensch. Es fällt uns nur etwas leichter, weil wir in den heimischen Magnetismus zurückkehren. Ich begreife es nicht. Was? Dass die Erde eine Scheibe sein soll, obwohl sie doch von hier oben wie eine Kugel aussieht. Passt auf. Die Erde muss jetzt jeden Augenblick ihr Gesicht verändern. Da! Die Welt verbogen und verzerrt. Was für ein Schauspiel. Man könnte meinen, die Welt gerät aus den Fugen. Und jetzt, Mensch, sind wir auf unserer Seite. Wie ein anderer Stern. Es ist nicht zu fassen. Und wie eine Kugel. Klar, Mensch. Noch seid ihr hier ziemlich sicher, Tongo. Was ist aber, wenn die Menschen mal so weit sind, dass sie in eure Hemisphäre eindringen können? Wir hoffen natürlich, dass uns die Menschen nur in friedlicher Absicht besuchen werden. Andererseits sind wir aber nicht so naiv, dass wir nicht auch an die andere Möglichkeit gedacht haben. Wir werden uns im Falle einer menschlichen Aggression durchaus zu schützen wissen. Jeder Flugkörper, der in feindlicher Absicht in unsere Hemisphäre eindringt, wird automatisch geortet und mit Laserkanonen abgeschossen. Das System ist erst kürzlich fertiggestellt worden. Es war uns zu riskant, den Menschen ganz schutzlos gegenüberzutreten. Da habt ihr wohl auch nicht ganz unrecht. Ich habe während des Fluges nachgedacht, Tongo, und dabei ist mir klar geworden, dass es schwierig sein wird, die Skepsis der Menschen gegenüber euch Antipoden zu überwinden. Skepsis alleine ist nicht das Problem, Mensch. Skeptisch sind wir Antipoden auch. Ich fürchte vielmehr, dass uns die Ressentiments der Menschen zu schaffen machen werden. Was ihr braucht, Tongo, ist eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Und die geht eigentlich nur über die elektronischen Medien. Die wichtigsten Programme werden bei uns via Satelliten ausgestrahlt. Bei eurem technischen Leistungsstand dürfte es doch kein Problem sein, diese Programme zeitweise zu blockieren, oder? Ein Problem ist das sicher nicht, Mensch. Aber wozu soll es gut sein? Ihr könntet doch die Satelliten nutzen, um eure eigenen Sendungen unter die Menschen zu bringen. Denn was einmal ausgestrahlt ist, kann nicht mehr zensiert werden. Das ist eine gute Idee, Mensch. Eine sehr gute Idee. Ich verstehe nicht, dass wir da nicht längst selber drauf gekommen sind. Es hat sich also gelohnt, Steffen mitzunehmen. Klar, Mensch. Wir müssen bei unserer Ankunft gleich mit Dr. Kürtel darüber reden. Flugobjekt im Planquadrat S78, bitte identifizieren. Die meinen uns. Merkwürdig. Warum? Was ist daran merkwürdig? Zentrale ruft Flugobjekt im Planquadrat S78, sofort identifizieren. FG-Z2 im Anflug auf Polarien. Was ist los? Könnt ihr meinen Kontrollcode nicht empfangen? Ihr benehmt euch ziemlich seltsam da unten. Seltsam oder nicht? Ich erwarte eine klare Antwort. Die kriegt ihr auch, verlasst euch darauf. Aber erst, wenn wir unten sind. Laserbeschuss. Trefferinsektion 3B. Seid ihr denn wahnsinnig? Wir sind Antipoden, wie könnt ihr uns beschießen? Nur ein harmloser Warnschuss vor den Bug sozusagen. Ein Bruchteil der Laserenergie, die euch im Ernstfall treffen würde. Vielleicht beantwortet ihr jetzt meine Fragen. Ihr müsst verrückt sein da unten. So harmlos war das nicht. Wir sind in geheimer Mission unterwegs. Also macht das nicht noch einmal. Ihr gefährdet unseren Auftrag. Tongo, bist du das etwa? Kein Kommentar. Das hätte ich natürlich wissen müssen, nicht wahr, nicht? Das ist ja Dr. Kürtel. Nicht wahr, nicht ist seine Redensart. Ah, so ist das also. Hast du gehört, Dr. Kürtel? Eva hat dich erkannt. Was machst du bei unserer Luftwaffe? Ich habe das Luftabwehrsystem unter mein Kommando gestellt und zur Sicherheit einen neuen Erkennungscode eingeführt. Das konntest du natürlich nicht wissen, Tongo, aber jetzt möchte ich erstmal Eva sprechen. Eva? Ja, Dr. Kürtel? Sie sind also an Bord, Eva, nicht wahr? Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ich auch, Dr. Kürtel. Bitte verzeihen Sie den etwas unfreundlichen Empfang auf dieser Seite der Erde, Eva. Ein Missverständnis, das ich hätte vermeiden lassen, wenn Tongo sich ordnungsgemäß identifiziert hätte. Es ist ja zum Glück nichts passiert. Glücklicherweise, ja. Denn sehen Sie, Eva, auf Sie und mich wartet eine großartige Aufgabe. Sie werden mich doch nicht enttäuschen, Eva. Nein, nein, natürlich nicht. Was ist das für eine Aufgabe, die Sie mir zugedacht haben? Ich weiß nicht, ob ich schon jetzt mit Ihnen darüber sprechen soll, nicht wahr? Nicht? Andererseits, na gut, ich will es Ihnen erklären. Die Menschheit geht zugrunde, Eva. Ich sehe keine Möglichkeit für eine Rettung. Aber... Es ist tragisch, Eva, ich weiß. Nachdem ich jedoch die Antipodengesellschaft kennengelernt habe, frage ich mich ernsthaft, ob der Untergang dieser Menschheit, die durch und durch schlecht ist, nicht sogar als ein Segen betrachtet werden kann. Dr. Kürtel, Sie sind nicht wiederzuerkennen. Eva, lassen wir die Sentimentalitäten einmal beiseite und betrachten wir unsere Situation ganz nüchtern. Sie und ich werden in absehbarer Zeit, wie dereinst Adam und Eva, das einzige noch lebende menschliche Paar sein. Wissen Sie, was das bedeutet? Oh mein Gott. Ja, flehen Sie ihn nur an und bitten Sie ihn um seine Unterstützung, dass es uns gelingt, eine neue Menschheit zu gründen, eine bessere Menschheit. Eine, die es verdient, als Menschheit betitelt zu werden. Der ist wahnsinnig! Wer war das? Wer meint, ich bin wahnsinnig? Steffen Haupt, ein Mensch. Der Journalist? Warum habt ihr ihn mitgenommen? Das war gegen die Vereinbarung. Es ging nicht anders. Er wäre sonst in die Hände der SNE gefallen. Da wäre er jedenfalls besser aufgehoben gewesen als hier. Ich kann ihn nicht gebrauchen. Das tut mir außerordentlich leid, wenn ich Ihnen durch meine Anwesenheit das Konzept verderbe, Dr. Kürtel. Aber wie auch immer, ich sage Ihnen, was Sie da vorhaben, ist Utopie. Ihr Plan wird nie und nimmer aufgehen. Denn es ist doch absurd zu glauben, dass man eine neue und bessere Menschheit züchten könnte. Und außerdem würde Eva so etwas auch gar nicht mitmachen. Das zu entscheiden, Steffen, solltest du schon mir persönlich überlassen. Eva? Ganz richtig, nicht wahr, nicht? Sie haben Eva überhaupt keine Vorschriften zu machen, Herr Haupt. Eva weiß selber, welche Verantwortung auf ihr als einzige Frau lastet. Was ist los, Farmer? Die Steuerung ist blockiert, wegen Überhitzung. Verdammt, das kommt von dem Laserbeschuss. Hast du gehört, Dr. Kürtel? Mensch, du hast uns manövrierunfähig gemacht. Ausgeschlossen. Die Energiemenge war viel zu gering. Sie war es nicht. Der Laserstrahl muss das Steuerungssystem getroffen haben, sonst wäre es jetzt nicht ausgefallen. Das habe ich nicht gewollt. Nein, das nicht. Ein technisches Versagen. Wohl eher ein menschliches Versagen. Der Raumgleiter lässt sich nicht mehr kontrollieren. Wir treiben ab. Wohin? Ins All. Mensch. Ins All. Das war die Antipoden. Ein Hörspiel von Chris Brohm in unserer Reihe Science Fiction als Radiospiel aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks. Die Rollen und ihre Sprecher waren Eva Lanau, Katharina Jakob, Steffen Haupt, Ralf Schermuli, Doris Braun, Helga Grimme, Franz Robeck, Klaus Barner, Dr. Adam Kürtel, Günther Epperlein, Professor Ernst Witt, Jörg Kossart, Farmer Hildegard Dietl, Tongo, Walter Sittler. Ton und Technik Rainer Flock und Brigitte Laukwitz. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.